إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لبابا غودا ونشفستا فأوت إن شاء الله مخل في الفيديو أين فيشتك استمع اسكت السنة والصحابة السنة والصحابة Wir haben die As-Sahaba mit Sunnah reagiert. As-Sunnatu, au makanatu as-Sunnah, wa ittiba' as-Sahaba li sunnati al-Rasuli sallallahu alayhi wa sallama. Li sunnati al-Rasuli sallallahu alayhi wa sallama. Erstens, was heißt as-Sunnah? As-Sunnah هي الطريقة. Lugatan. Lugatan, sprachlich, ist الطريقة. Das heißt, wenn du ein Wiese vor deinem Haus hast und jeden Tag von diesem Wiese läufst, da wird auch eine Wege stehen, oder? Immer eine Linie von diesem Gras, wo du immer läufst, die wird auch eine Linie auch entstehen. Deshalb heißt At-Tariqa. At-Tariqa. Hada lughatan, istilahan. Das heißt islamisch, As-Sunnatu huwa kull ma عمل به الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وخلقا وخلق وخلقة und was noch وتقريرا. Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Sunna. Es gibt Sunna فعلية, was الرسول صلى الله عليه وسلم gemacht hat. الرسول صلى الله عليه وسلم hat Hajj gemacht, hat gebetet. هذه سنة فعلية. Hat das gemacht, deshalb muss man auch das machen. Und es gibt auch سنة قولية, was الرسول صلى الله عليه وسلم gesagt hat. Beispiel, قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Das ist auch eine Sache, was الرسول صلى الله عليه وسلم gesagt hat. Und سنة andere Art, سنة تقريرية. سنة تقريرية hier kommt was الرسول صلى الله عليه وسلم gesehen hat und hat eine Bestätigung gegeben, dass das auch eine Sunna ist. Beispiel. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ذا بلال رضي الله عنه في الجنة. Hat الرسول صلى الله عليه وسلم بلال رضي الله عنه in Paradies gesehen. خشخشت بلال وهو يمشي في الجنة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. Warum bist du vor mir? Das ist nur eine Bescheidenheit von Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Warum? Weil keiner wird ins Paradies reinkommen, nur hinter Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Wallahi, keiner. Sogar auch gibt es ein Hadith, kommt Rasul sallallahu alaihi wa sallam in diese Tor von Paradies und dann der Klopf. Und Khazin al-Jannah, der wird auch sagen, man ist Tariq, man hunak, wer ist draußen? فأقول أنا محمد صلى الله عليه وسلم أمالك الأوخار الجنة أفاد زاغن والله ما أمرت لأفتح إلا لك. Ich habe ein Befehl von Allah, dass ich nur diese Tor nur für dich mache. Deshalb أول من يدخل الجنة ذا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم هات خشخشت بلال رضي الله عنه لايف ان باراديس. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سبقتني الى الجنه. فقال بلال رضي الله عنه والله يا رسول الله ما توضأت اما فينيش وضوء ماخ ايش ماخ واس 2 ركعات. ist das schwer zwei Rakat. Er hat nicht gesagt, Wallahi, ja Rasulallah, ich mache so viele Qiyamul Layl, ich mache so viele Fasten. Nein, er hat gesagt, immer wenn ich zwei Rakat, also ich meine, immer wenn ich Wudu mache, ich mache zwei Rakat. Hier ist auch ein Beweis, egal wann du Wudu machst, du darfst zwei Rakat machen. Nicht, dass du sagst, okay, schau mal, es ist Sonnenuntergang oder Aufgang. Nein, hier ist ein Beweis. Warum? Hier, diese zwei Rakat, gibt es einen Grund. Heißen die auch Salat au Sunnatul Wudu? So heißt das. Oder? Es gibt viele Gründe. Das heißt, wenn du reinkommst in Moschee, es gibt manche Brüder, die sagen, okay, jetzt es ist, also die Sonne ist Untergang. Ich darf nicht beten. Aber es gibt Beweis, dass Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam uns gesagt hat, wenn du reinkommst in Moschee, erst was du machst, zwei Rakat, dann darfst du sitzen. Oder auch, wenn du in Hajj bist, du machst Tawaf, du machst auch also sieben Tawaf, sieben Runde, nach siebten Runde, was machst du? Zwei Rakat hinter Maqam Ibrahim. Du sagst nicht, okay, jetzt schau mal, es ist Sonnenuntergang, ich muss warten. Nein, Achi, du hast einen Grund, du darfst auch das machen. Ja? Das ist auch ein Beweis, dass egal wann du Grund hast, du kannst das machen. Ja? Aber ohne Grund darf man das nicht beten. Warum? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, also in drei Zeiten dürfen wir nicht beten und auch nicht unsere Leichen auch beerdigen. In welchen Zeiten? Sonnenaufgang, wenn die Sonne in der Mitte ist, das heißt, wenn du stehst, du hast keinen Schatten. Denk nicht, dass du ein Djinn bist, du bist immer noch ein Mensch, aber du hast keinen Schatten. Die Sonne ist in der Mitte. Wenn du stehst, du hast keinen Schatten. Das ist das. Das heißt, Aufgang, wenn die Sonne in der Mitte ist und wenn die Sonne runtergeht, darf man nicht einfach beten, wenn du keinen Grund hast. هذه هي السنة سنة تقريرية. Das heißt, hat Bilal رضي الله عنه zu الرسول صلى الله عليه وسلم gesagt, يا رسول الله ما توضأت إلا صليت ركعتين. Hat ihm nicht الرسول صلى الله عليه وسلم gesagt, warum machst du das? Das ist keine Sünde. Warum machst du das? Aber الرسول صلى الله عليه وسلم hat ihm bestätigt. Das heißt, das ist auch eine سنة تقريرية. Ein Sahabi hat das gemacht und Ar-Rasul sallallahu alaihi wa sallam hat das bestätigt. Das ist eine Sünde auch. Bei anderem Beispiel, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, er hat einen Bruder gesehen, dass er gleich nach dem Fardgebet, wie manche Brüder auch machen, gleich nach dem Fardgebet, die stehen wieder auf, Sünde. Die sagen Sünde oder Salawat und so Sachen. Nein, Achi, erst immer, wenn du Fardgebet gebetet hast, entweder mach Dikr oder endest du oder wechselst du deine Stelle, dein Makan. Ja? Dann darfst du wieder auch diese zwei Rakat auch machen. Oder auch, du darfst normalerweise nicht stehen, bevor der Imam umdreht. Wer weiß das? Manche Imamen, die sagen Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, der wieder Allahu Akbar. Da geht zu ihm, nein, da musst du umdrehen. Damit die Leute, die wollen auch, kann sein, dass jemand abhauen will. Und von Sunnatur Rasul sallallahu alaihi wa sallam, du darfst nicht abhauen, erst wenn der Imam sagt, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Und dann der gibt uns sein Gesicht. Aber es gibt manche Leute, Salam, Salam, Sunnat Allahu Akbar. Da musst du auf ihn warten, bis er wieder fertig ist. Warum? Weil der Imam kann sein, dass er nicht Faqih hat, kein Wissen hat. Ja, und meisten Imamen von uns sind nur jetzt Angestellte geworden. Meisten, wallahi. Warum? Es gibt viele Imamen, die sind seit 20 Jahren in Deutschland, er kann keinen richtigen Satz auf Deutsch sagen. Warum? Der macht nur seine Tasche voll, sonst nichts. Oder? Wenn einer von uns zum Beispiel ein Problem hat oder eine Frage hat, an wen muss er wenden? An den Imam. Aber da kommst du zu dem Imam, dann da brauchst du Dolmetscher. Wallah, da brauchst du Dolmetsch. Oder der sagt, ja, ich muss jetzt gehen. Ja, morgen, ja, ich muss jetzt gehen. Wir gehen. Habt ihr verstanden? Okay. هذه هي ونجبت أو سنة ونديكم تبدع هيكم تبدع سنة تركية بس الرسول صلى الله عليه وسلم نشت جمختات بس أو خين سنة كم تيمان تنزاق سامل عيد المولد النبوي بس أين سنة أبا فخاك إب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم دس كمخت نعم هابن دي أختي صحابة دس كمخت نعم دس هايس الرسول صلى الله عليه وسلم تارك هاد دس نش كمخت دس إس أخين سنة und der sagt hier auch sag mir ein Beweis dass das keine Sünde ist sag ja es gibt einen Beweis Beweis dass kein Beweis gibt das ist ein Beweis oder nicht Beweis dass kein Beweis gibt oder نعم مخي Jeder von uns weiß, dass Al-Islam ist vollkommen, oder? Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum al-Islam dina. Wer hat das gesagt? Allahu Azza wa Jal. Und dann kommst du sagst, das ist ein guter Bid'ah. Es gibt kein Bid'ah hasana. Es gibt nur wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fu. Im Schwimmbad? Nein, ach, im Nahr. In Feuer. Nicht im Schwimmbad, nein, im Feuer. Jeder Bid'ah ist in Feuer. Das heißt, wenn jemand Bid'ah macht, deshalb ach, sind wir richtig kaputt. Wo ist diese Aya, was wo ist diese Aya? Gibt es nicht bei uns jetzt. Hat keine Bedeutung bei uns jetzt. Warum? Weil wenn jemand Bid'ah macht, diese Aya, was Allah gesagt hat, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum al-Islam dina, spielt für ihn keine Rolle. Da kommst du und sagst, ja, er hätte so gemacht. Das ist eine Beleidigung für den Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Und wenn du den Rasul sallallahu alaihi wa sallam beleidigst, wisst ihr Bescheid. Rote Karte. Wallahi, rote Karte. Schnell, ich muss durch, nicht in das Zimmer. Okay? قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم صراطي صراطي ماين فيك وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فولكت إيه ماين فيك ولا تتبعوا السبل شو ماليت هي إس الجمع بلغال السبل دي أوسجينج السبل أوسفارتن ده بس هاي صلاح أوسفارتن أوكي أوسجينج Viel jetzt plural ausginge. At-tariq wahida. Nur ein Weg. Aber die Subul, die Ausgänge sind viel. Und diese Ausgänge, jeder Shaitan macht sein Da'wah. Oder? Jeder Shaitan ist richtig aktiv. Man merkt auch jetzt heutzutage, Wallahi, es gibt wie viele Gruppen. Und Rasul sallallahu alaihi wa sallam qalana, hat uns gesagt, iftaraqat al-Yahudu. Die Juden sind auf wie viele Gruppen? Hä? Es gibt 70, 71. Und die Christen 72. Wasa und die, also in der Zukunft. Und wird auch mein Umma auf 73 Gruppen teilen. Kulluha finnar. Wer hat das gesagt? Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alle sind im Feuer außer eine. Welche, ja, Rasulullah? Und musst du immer diese Frage stellen bei dir. Bevor du schläfst, bin ich von dieser Gruppe, die nicht im Feuer sind? 72 sowieso. Aber Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, kulluha fil nar illa wahida. Die Sahaba, die bleiben nicht stumm. Man hier, ja, Rasulullah? Wer ist, ja, Rasulullah? Qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam al-jama'ah. Okay, Al-Jama'a, Gruppe. Welche Gruppe? Ja, Rasulallah. Andere Hadith. Ein Hadith erklärt andere Hadith. Und andere Hadith erklärt wieder ein anderer Hadith. Deshalb, As-Sunnatu kamila, ya ayyuhalladina amanu, udkhulu fis-silmi kafatan. Udkhulu fis-silmi kafatan. Sag nicht, schau mal, hier ist, passt mir nicht ein und das kann man nehmen und das nicht. Man muss anpassen, diese Integration. Gibt es nicht diese Integration. Oder was heißt das? Integration. Gibt es nicht Integration? Gibt es Integration? Auch gibt es auch nicht. أوكي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الجماعة. فقال الصحابة يا رسول الله فاش دي الجماعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. هي غيش شكلار بس إيش مخي أون مين صحابة هي الرسول صلى الله عليه وسلم أهات فيه أنس علاش أخي أكلت. والله كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه جاءه يهودي وقال له والله إن رسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا كل شيء حتى الخراءة. هايس الخراءة في كمان أخي مكلوجين حتى أنس آخر صلى الله بس قلت له دانش والله يا أخي هات أنس كما قال أخي صحابي والله الرسول صلى الله عليه وسلم هات أنس أليس أكلت أخ فين أين فوغل فليكت فيسن فيا بشار فيا إستس. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Deshalb diese Ausgänge muss man richtig aufpassen. Es gibt nur in Deutschland, والله يا أخي gibt تبليغيس جيبس تحريريس جيبس قديانيس جيبس فيلس والله فيلس أخي والله ده صلب مست إما باي الرسول صلى بلاي باي الرسول صلى الله عليه وسلم وهم إم غاب بفيل فراغن جيبس دراي ودا فيه نشت فيه أخي ما نش نزعلن إسكيب فيه فراغن من ربك يا ربي الله ها وما دينك ديني الإسلام وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم محمد صلى الله عليه وسلم ونبست حنفي وذا شفيعي مش بين مسلم والله سكبت منشور إذا قلنا مش دي منكر ونكير دي فين ديش أوخ نخ داين مذهب خاقم وين دوني زاك إش بين حنفي دان auf deinen Kopf. Wer hat das gesagt? Warum sind wir kaputt? Hä? Deshalb, weil wir nicht richtig Sunnatur Rasuli sallallahu alaihi wa sallam folgen. As-Sunna fil Quran ta'ti bil Hikmah. As-Sunna fil Quran, diese Sunna heißt im Koran al-Hikmah. قال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث فيكم والذي بعث في الأميين رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب بصنخ والحكمة الكتاب القرآن الحكمة السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم دسال الحكمة إما في اندهوس الحكمة إم كوغان عايست سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء habt ihr Problem zu wem muss man wenden oder an wem muss man wenden كتاب الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. Du sagst ja ich habe recht. Nein ich habe recht. Dann kommen wir zurück was Allah gesagt hat und was der Rasul صلى الله عليه وسلم gesagt hat. Wenn du recht hast, dann Alhamdulillah. Wenn nicht, dann ich habe recht. Solange ich einen richtigen Beweis gebe, dann Alhamdulillah. Aber sei nicht, wenn ich dir sage, قال الله, قال الرسول, sag, aber mein Sheikh hat er gesagt. Welcher dein Sheikh? Welcher Sheikh? Ja, Rahimahullah hat gesagt. Welcher Rahimahullah? قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Das heißt, wenn du hörst, قال تعالى خلاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص. Okay. السنة النبوية. Die Sahaba. Wir haben die Sahaba. Die Sunnah der Rasul sallallahu alaihi wa sallam gefolgt. Sahaba-Zeit, die waren nicht wie wir. Obwohl Sunnah der Rasul sallallahu alaihi wa sallam ist mit uns. Oder nicht? Hat der Rasul sallam gleiche Hadithen gesagt. Obwohl manche Sahaba, wallahi, achi, wallahi, manche Sahaba, die haben nicht gewusst, was wir jetzt wissen. Damals gab es keinen Sheikh Google, achi. Jetzt gibt es Sheikh Google. Einfach geben und dann kommt alles. Oder nicht? Wallahi, ja. damals Jabir ibn Abdullah ibn Jabir, Abdullah ibn Jabir radiyallahu anhu. Hadithun sahihun. Was hat er gemacht, Abdullah ibn Jabir? Abdullah ibn Jabir, der hat, subhanal khaliq akhi wallahi, der hat einen Monat lang, um ein Hadith von einem Bruder zu kriegen, hat er gereist. Schau mal. Qal Abdullah ibn Jabir, ich habe gehört, dass ein Sahabi, schau mal, ein Sahabi, der weiß ein Hadith, und dieser Hadith kenne ich nicht. Aber ich weiß 100%, dass er von Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam gehört hat. Und was hat er gemacht? Fashtaraytu ba'ir. Ich habe einen Kamel gekauft. Na, da kannst du auch einen Roller kaufen jetzt. Wie viele Bücher haben wir zu Hause? Wie viele Bücher haben wir zu Hause? Dieser Bruder, wallahi, achi, ein Hadith. Und der Bruder Abdullah ibn Unais, Khatib al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, heißt so, das ist Spitzname von ihm, Khatib al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, wenn al-Rasul etwas sagen will, der sagt, sag Bescheid. Und du sagst, ja, ayyuhan nas, der weiß, alle hört. Obwohl al-Rasul sallallahu alaihi wasallam kana fi Minan. Minan im Hajj. In Minan sind jetzt mehr als 3 Millionen. In der Zeit von al-Rasul sallallahu alaihi wasallam war mehr als 100.000 Sahabi. Wa kana al-Rasul sallallahu alaihi wasallam yatakallamu ma'ahum, und jeder hört. Ein Wunder von al-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hat er nicht geschrien, hat er einfach gesagt, geredet. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, die Sahaba, wallahi, wir haben ihm gehört, obwohl wir weit von ihm sind. Auch das haben wir auch oft gesagt, Ibn al-Jawzi, achi. Da hat er Schüler, mehr als 10.000 Schüler gehabt. Und da hat auch unterrichtet, da hat auch Unterrichten gegeben. Und ohne Mikrofon. Wie geht das, achi? Ohne Mikrofon. Die Talaba von ihm, die Schüler von ihm, die sagen, wallahi, schau mal, wallahi, der Sheikh ist schon zu Hause und Unterricht läuft immer noch. Jeder sagt hintereinander. Jeder sagt sein Bruder. Aber der Sheikh ist schon fertig. Der ist schon zu Hause. Jetzt, achi, da kannst du, wenn du nur laut bist in der Moschee, dann hörst du ja bitte leise. Obwohl du sagst, qala Allah, qala Rasuluh, und dann kommt jemand und sagt, ja, musst du leiser reden. Wenn wir nicht laut reden hier im Moschee, wo wir hier laut reden? Im Revier dürfen wir auch nicht. Wisst ihr Bescheid? Subhanallah. Wallahi, manchmal hörst du manche Sachen, da sagst du, das ist nur ein Witz, sonst nichts. Genau wie ein Bruder, der wollte heiraten, schau mal, der wollte heiraten, und dann kam zu dem Vater von dieser Schwester, da hat er gesagt, ja, willst du heiraten, dann 15.000 Euro. La hawla wa la quwwata. Hat er ihm gesagt, ja, aber der Bruder, obwohl er Bruder ist, Allahu a'lam akhi, der verkauft etwas. Okay, hat er auch Geld. Und dann hat er gesagt, okay, ich kann dir auch diese Morgengabe auch geben. 15.000 Euro kann ich geben. Und dann hat er geheiratet, diese Schwester. In einer Woche, der Vater wollte seine Schwester besuchen und hat ihm gesagt, ja, 15.000 Euro geben. Ich habe deine Tochter habe ich gekauft. Wenn du sie besuchen willst, dann gibst du mir 15.000 Euro. Wallah. Hat er gesagt, entweder gibst du oder ich gebe Talak. Einer von beiden. Hat er gesagt, okay. Hat er nicht weitergehört. Normal, achi. Subhanallah. Okay, achi. Allah musta'an. As-Sunnah, mafhum as-Sunnah عند السلف. Wir haben die Salaf, wir haben die Sahaba. Wenn du hörst as-Salaf, da musst du richtig stolz sein auf diesen Namen. Manche Brüder, die hören Salaf und dann zittern, nein, du musst du stolz. Weißt du, wer Salaf ist? Abu Bakr, Umar, Uthman und At-Tabi'in und Tabi'at-Tabi'in, كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم, خير الناس, خير الناس, nicht خير القرون, خير القرون ist ein Hadith ضعيف, aber خير الناس قرني, die Sahaba, ثم الذين يلونهم, Zayt Tabi'in und Tabi'in. Zayt, wenn du hörst Salafi, musst du stolz sein. Wir hoffen, dass wir Salafiten sind. Wallahi. Subhan. Das ist eine Ehre. Das ist eine Ehre, dass du sagst, dass du Salafi bist. Dass du richtig nach Manhaj bist. Dass du sagst, ich bin von dem Bruder, von dem Opfer Abu Bakr radiallahu anhu, von Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Du bist ein Enkelchen. Das ist eine gute Sache, eine Ehre ist das. مفهوم السنة عند الصحابة. الرسول صلى الله عليه وسلم einmal hat einen Ring angezogen, aber dieser Ring war von Gold. Dann sagst du jetzt, okay, jetzt Gold ist Haram. Nein, nachher, bevor Gold verboten geworden ist, hat der Rasul صلى الله عليه وسلم ein Gold von Gold, ein Ring von Gold, also angezogen. Und dann der Sahaba, jeder hat auch einen Ring besorgt, angezogen. Faramahu Rasul sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ab heute kein Goldring anziehen. Alle haben sie aufgeschmissen. Mutaba'atu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Die gucken, die machen. Fertig. Und jetzt? Du sagst hier, qala sallallahu alaihi wasallam, aufu arkhu al-liha. Ja, qala Rasulullah. Al-Rasul, der das gesagt hat, gleicher Rasul. Manchmal, Brüder haben die richtig lange Haare. Er sagt, ja, ich mach Sünna. Aber hier hat er Glatze. Wie? Machst du Sünna und lässt du Fard? Wie auch ein Bruder hatte über Shama'il al-Nabi sallallahu alaihi wasallam die Eigenschaften von Rasul, wie er aussah und so, richtig beschrieben. Hat er also gesagt, seine Augen waren so, Haare war so, das und das, Bart. Bart hat er nicht gesagt. Warum? Weil der hat keinen Bart. Der Bruder, der Vortrag macht, hat er keinen Bart. Und da hat er gesagt, und da hat er Hals auch. Und dann ein Bruder hat ihm gesagt, wie kannst du hier ankommen, bevor du das auch zeigst? Habt ihr verstanden? Das heißt, er hat es richtig beschrieben, aber Bart hat er nicht beschrieben. Warum? Weil der hat selber keinen Bart. Deshalb, Achi, wenn du hörst, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, dich gemeint, يا أيها الذين آمنوا, dich gemeint, يا أيها الناس, du bist auch von Menschen. Warum? Weil die Kuffar sind auch Menschen. Aber wenn du hörst, يا أيها الذين آمنوا, dann Allah meint dich, musst du richtig zuhören. يا أيها الذين آمنوا, وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Das heißt, القرآن, Al-Quran, كما قال Abdullah ibn Sa'ud. Er hat gesagt, immer wenn ich mit Allah reden will, einfach Koran aufschlagen. Dann ich rede mit Allah, oder? Der sagt, ja, ayyuhal ladina amanu, Allah hat mich gemeint. Ja, ayyuhal nas, ich bin auch ein Mensch. So muss man auch mit Koran, mit alle Islam, so mit Islam verhalten. Nicht, dass du eine Sache nimmst, andere Sachen, nein, das mache ich nicht. Nein, so haben die nicht die Sahaba oder die Salaf gemacht. Nein, alles, was die von Ar-Rasul gehört haben, die machen. Die machen. Okay. Und kana Rasul sallallahu alaihi wa sallam, schau, subhan al-Khaliq, wallahi, akhi, subhan al-Khaliq. Kana Rasul sallallahu yakhtubu fil masjid, fi masjidihi an-Nabawi, alladhi fil Madinah. كان يخطب der macht خطبة und auf einmal hat er gesagt يا أيها الناس اجلسوا sitzt ihr. Ein Sahabi war draußen, Abdullah ibn Rawaha, der war draußen, hat er gehört يا أيها الناس sitzt ihr, die sind draußen gesessen, nicht in der Moschee, nein, draußen. Warum? Weil der hat gehört. سبحان الخالق. Was ist das? Wie die Sahaba waren. فلما دخل als er reinkam, hat ihm Rasul sallallahu alaihi wasallam gesagt, زادك الله حرصا على تتبع اطاعه الرسول او طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال والله قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه, hat ihm gelobt, نعم الرجل عبد الله ابن رواحه. نعم الرجل, das gibt's nicht auf Deutsch. نعم الرجل, wie kann man das übersetzen? Gibt's nicht. Deshalb, Deutschsprache kannst du vergessen. Wallahi, das kannst du vergessen. Schwache Sprache. Wallahi, alles, was wir sagen, wallahi, das ist nur 5%. Deshalb, jeder von uns muss richtig Mühe geben, damit er auch auf Arabisch das versteht. قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله ابن رواحة. عبد الله ابن رواحة مات في معركة مؤتة الذي مات فيها الطيار جعفر ابن أبي طالب. مات فيها الطيار جعفر ابن أبي طالب لما أخذ زيد ابن حارثة فص الراية فقطعوا له يده. شمال أست زيد ابن حارثة ده ابن إم غشش كبت جانجين بستم طوت ونطان. من أخذها؟ جعفر ابن أبي طالب أخذ الراية. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم: هي أوخ شمال هي أوخ والله دي صحابة دي فولجن الرسول صلى الله عليه وسلم أليس بس إكزاكتر. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مدينة يحمل الراية دي أست دي أمي إسف ذا زيد ابن حارثة فإن مات فعبد الله ابن رواحة مش فإن مات فجعفر ابن أبي طالب فإن مات فعبد الله ابن رواحة. Was ist jetzt bei uns der Vorsitzende von Moschee? Willst du Vorsitzender sein? Der Erste, obwohl er Ummi ist, Analphabet ist er. Als Sahaba kann der Rasul sallallahu alaihi wasallam geschickt, ein Sariya heißt, wenn nicht der Rasul sallallahu dabei ist, ein Ghazwa, der Rasul sallallahu dabei. Kann geschickt eine Sariya. Und der sagt jetzt, wer ist Amir? Die Sahaba, die verstecken sich. Wallahi, die wissen genau, was das heißt. Nicht wie wir jetzt. Wer ist die Vorsitzende? Ich. Sogar sie machen auch Wahl. Und die Jugendlichen sind draußen. Oder nicht? Wallahi, das ist unsere Wahrheit. Vor 15 Jahren, da haben uns immer gesagt, man muss die Moschee bauen, aufbauen. Die Jugendlichen sind auf die Straße. Die Moschee sind jetzt hier und die Jugendlichen sind immer auf die Straße. Oder nicht? Gibt es viele Moscheen, die haben viele Räume. Kein einziger Unterricht pro Woche gibt es. Ist das keine Schande? Oder ist es eine Schande? Das ist Katastrophe. Allah wird dir auch, also Allah, nachfragen. Habt ihr genug Räume gehabt? Warum habt ihr nicht die Jugendlichen Arabisch beigebracht? Warum? Ja, wir Angst. Was ist das? Abdullah ibn Rawah. Qala fihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam: ni'mar rajul Abdullah ibn Rawah. Schau mal. Fi ghazwat al-Khandaq, ghazwat al-Ahzab, ghazwat al-Ahzab. كان البرد شديدا وغشتش krank und الرسول صلى الله عليه وسلم hat ein grober ist das achi ein khandaq ein grobe ungefähr 5 Kilometer. Wer kann von uns das machen? War richtig tief.